Schwarzbuch des Kapitalismus – Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. So ist der Titel des neuen Buches von Robert Kurz. Kurz, der mit seinem ersten Buch vom Kollaps der Modernisierung die fundamentale Kapitalismuskritik der Nürnberger Theoriegruppe Krisis bekannt gemacht hatte, legt mit dem Schwarzbuch erneut eine bissige Kapitalismuskritik vor. Zur Kritik steht das, was unter dem scheinbar unantastbaren Logo von Demokratie und Marktwirtschaft firmiert. Demokratie und Marktwirtschaft gelten gemeinhin als der erfolgreiche Schlusspunkt gesellschaftlicher Entwicklung. Bewegung findet demnach nur noch innerhalb dieses Systems statt. Einzige Bedrohungsszenarien scheinen die monströsen Geister der Geschichte zu sein, mit denen man vermeintlich nichts gemein hat und derer man sich erwehren muss. Kurz dementiert diese Sichtweise, die das warenproduzierende System als das Sinnvollste und Beste auffasst, was einer Gesellschaft passieren kann. Anders als in den abstrakt-theoretischen Entwürfen der Krisis-Publikation, die den harten Hintergrund für das Schwarzbuch liefern, ist dieses gefüllt mit historischem und vor allem ideologischem Material, das die blutige Durchsetzungs- und Aufstiegsgeschichte des warenproduzierenden Systems alias Kapitalismus darstellt. Bemerkenswert hieran ist nicht nur, dass Kurz viele kleine Geschichten der Kapitalismuskritik von Marx über Foucault bis hin zur kritischen Theorie zu einer großen negativen Erzählung zusammenfasst. Es ist auch der besondere Blickwinkel, mit dem Kurz die Geschichte kritisch darstellt. Es ist der Blickwinkel einer grundsätzlichen Emanzipation von den systemischen Zumutungen warenproduzierender Gesellschaftsformen. Aus dieser Perspektive erscheinen dann auch die Gegenbewegungen in einem gänzlich anderen Licht. Im Grunde genommen gibt es zwei große Epochen von Gegenbewegungen. Die eine, die ist von der Arbeiterbewegung selber und von den meisten Marxisten immer so ein bisschen herablassend behandelt worden, so als eine Art diffuse Vorläufergeschichte, mit der man eigentlich nicht allzu viel anfangen konnte. Nämlich, das ist die Epoche der sozialen Revolten gegen die Modernisierung. Also die Kritik der Modernisierung war nie nur reaktionär oder rechts, würde man heute sagen, besetzt, sondern immer auch und lange Zeit emanzipatorisch in Form von Sozialrevolten, von Rebellionen gegen diesen Modernisierungsprozess, der also ganz eindeutig als negativ und als Verschlechterung erlebt worden ist, ganz im Gegensatz zu den Legenden von der wohlfahrtssteigernden Wirkung der Marktwirtschaft schon seit Jahrhunderten. Diese sozialen Revolten, Rebellionen, Aufstände, die ziehen sich im Grunde hin vom sogenannten Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts über eine ganze Flut von sozialen Bewegungen und Revolten im 17. und 18. Jahrhundert bis hin zu den berühmten sogenannten Maschinenstürmern in England, die das, was man damit verbindet, in Wirklichkeit so, jedenfalls in der Weise, wie man es meistens darstellt, gar nicht waren. Das waren also nicht einfach primitive Leute, die nun die Maschinen kaputt schlagen wollten, weil sie tatsächlich so naiv gewesen wären, zu denken, die Maschinen wären schuld. Das war viel komplexer, die ganze Sache. Das war eine hochorganisierte Bewegung, wie etwa der englische Sozialhistoriker Edward Thompson herausgefunden und ziemlich genau dargestellt hat. Und bis hin eben, das war vielleicht einer der letzten Ausläufer dieser alten Sozialrevolten, der berühmte schlesische Weberaufstand von 1844. Nun, was hat eigentlich diese jahrhundertelangen Sozialrevolten von der späteren Arbeiterbewegung grundsätzlich unterschieden? Der grundsätzliche Unterschied, denke ich, war nicht nur, dass sie sich gegen diesen Prozess der sogenannten Modernisierung gewehrt haben. Da gibt es also eine ganze Reihe von Aspekten, wogegen man sich da gewehrt hat. Zum Beispiel gegen eine beginnende staatliche Menschenverwaltung. Das waren eben noch Zeiten, wo nicht jeder ein Mensch nur war, wenn er seinen Pass hatte, und wo jeder sozusagen überall angemeldet war und mit 1000 Nummern versehen und eben sozusagen Rechte haben musste. Zum Beispiel sowas wie ein Versammlungsrecht. Die Leute haben sich einfach versammelt, wenn es was gab, wenn es einen Anlass gab, sich zu versammeln, dann haben sie sich halt versammelt. Und es war ihnen noch ungeheuerlich und überhaupt nicht vorstellbar, dass es irgendeine Instanz geben sollte, die ihnen das Recht geben oder auch verweigern könnte, sich zu versammeln. Also im Grunde genommen steckt da was drin. Ich möchte mal diesen rebellischen Gestus schon, den ich also für sehr wichtig halte, mal ein bisschen hochhalten. Nämlich, das ist ja im Grunde genommen schon der Anfang von Selbstversklavung, wenn man überhaupt zugesteht, dass einem irgendeine Instanz das Recht geben kann, sich zu versammeln. Dann sind eigentlich alle Inhalte im Grunde schon domestiziert, nicht? Dann ist man im Grunde schon ein domestiziertes Wesen, das quasi an der langen oder an der kürzeren Leine eben sich führen lässt, nicht? Wenn man überhaupt so solche diese berühmten demokratischen Rechte braucht oder sich eben aufoktroyieren lässt. Weil das Gegenteil von Versammlungsfreiheit ist eigentlich nicht das Verbot der Versammlung oder die Diktatur, sondern das Gegenteil wäre eben die Selbstbestimmung darüber, ob man sich versammelt oder nicht. Wo es keine Instanz gibt als die Menschen selber, die ihre eigene Gesellschaftlichkeit organisieren, die nichts über sich haben. Nicht? Kein Apparat, kein Staat und auch kein verselbstständigtes ökonomisches System, an das wir uns inzwischen gewöhnt haben. Nun, man könnte, um den Unterschied nochmal präziser zu formulieren, man könnte auch sagen, denn das waren auch Revolten gegen die Disziplinierung, auch im Fabriksystem, im Manufaktursystem, das waren ja bekanntlich alles zunächst mal Strafanstalten, also Irrenanstalten, Zwangsarbeitsanstalten, die berühmten Arbeitsplätze, nach denen man heute so giert, nicht? Das war im Grunde zunächst mal ein Horrorszenario, eben das, was die Menschen sich nicht antun wollten, die Zumutung, die sie nicht begriffen haben und die sie nicht akzeptieren konnten. Marx hat ja nicht umsonst in seinem Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation gesagt, dass die Menschen hineingefoltert werden mussten in dieses System der Arbeitsplätze, der Arbeitsmärkte, wo man seine eigene Haut zum Markte tragen muss, gar nicht über die eigenen Bedingungen, die Bedingungen der eigenen Reproduktion gar keine Kontrolle mehr hat. Und man könnte also kurz und präzise sagen, was diese Bewegungen wollten, das war, wie klar oder unklar das auch immer ausgedrückt war, sie wollten sich nicht zur Arbeiterklasse eines verselbstständigten Systemzusammenhangs machen lassen. Das ist nun ein Impuls, der natürlich ist auch eine Frage, aber eben unter den Bedingungen, unter denen das alles stattgefunden hat, der theoretischen, kritischen Reflexion noch entbehrte. Das hat also einen sehr, zwar teilweise hochorganisierten Charakter gehabt, aber von den frühen religiösen Legitimationsversuchen abgesehen, Thomas Münzer und so weiter, ist das eigentlich immer weniger geworden. Jedenfalls das, was wir heute noch kennen davon und was überliefert ist. Welche Rolle spielt nach Kurz nun die Arbeiterbewegung? Jetzt komme ich zur zweiten Epoche. Diese historische Arbeiterbewegung, die wir kennen. Ich habe gesagt, ihre Wurzeln hatte sie 1848. Diese Wurzeln dieser historischen Arbeiterbewegung 1848, das waren eigentlich keine selbstständigen, ja, und schon gar nicht rebellierenden Menschen mehr, keine rebellierenden Bewegungen, sondern das war, ich habe es dann etwas bösartig in dem Buch dann so genannt, die Sonntagsschule des Liberalismus. Das heißt, es waren im Grunde genommen diese Arbeitervereine, die von liberalen Ideologen gegründet worden waren, und zwar teilweise, um eben diese unterständische Masse dieses neuen Fabrikproletariats sozusagen als eine Art Faustpfand oder als Manövriermasse in der Auseinandersetzung, in der innerkapitalistischen Auseinandersetzung zwischen absolutistischen Regimes und liberalen kapitalistischen Bewegungen der liberalen Ideologie und ihren organisatorischen und politischen Trägern, um da sozusagen diese unterständische Masse als eine Art Manövriermasse für sich zu benutzen. Und zum anderen, auch ein wichtiger Impuls, da war sehr viel von Schulung und Bildung die Rede, der Impuls nämlich, diesen doch etwas immer noch unruhigen unterständischen Massen dieses Fabrikproletariats, und ich komme auch noch nachher gleich darauf, warum das so war, weil es nämlich fürchterliche Krisen gab, eine Riesentransformationskrise der ersten industriellen Revolution, diesen Leuten die Grundsätze, das Dogma, die Dogmen der Volkswirtschaftslehre, der kapitalistischen Volkswirtschaftslehre beizubiegen. Ihnen zu erklären, warum das alles, was mit ihnen geschieht, auch das Schlimmste, die rasende Verarmung, die Verelendungszustände, warum das alles leider, leider notwendig ist und gar nichts anderes möglich ist. Und es geht ja bis heute so, dass also im Namen von einer quasi Naturgesetzlichkeit der Märkte die verrücktesten und unverschämtesten Zumutungen gerechtfertigt werden. Und das kann man alles sogar studieren und dafür noch Diplome erwerben, das beigebracht wird. Und das war also sozusagen der Versuch, diese Arbeitervereine etwas Ähnliches zu machen, nämlich eben eine Art Schulung, eine Art Einbläuung dieser Doktrin von der Naturgesetzlichkeit der Märkte. Nun, die Arbeitervereine, die haben sich allmählich von Liberalismus bekanntlich gelöst und haben sich zu eigenständigen Arbeiterparteien formiert. Aber wenn man zum Beispiel die Memoiren von dem guten August Bebel liest, die ganze Vorgeschichte, die Frühgeschichte, diese früheren Sozialrevolten, die sich nicht zur Arbeiterklasse machen lassen wollten, das kennt er teilweise gar nicht. Und wenn, dann versteht er es nicht. Oder er sagt ganz einfach, na, das sind halt irgendwelche noch etwas dümmlichen Vorläufer gewesen. Und wenn man das jetzt den Hintergrund nimmt und das etwas kritischer als aus der Binnenperspektive dieser Arbeiterbewegung sieht, dann kann man natürlich sagen, es gab da eine Veränderung von Bedingungen. Denn nach ein paar Jahrhunderten waren die Menschen eben hineingefoltert worden in dieses Zumutungssystem der Arbeitsmärkte. Und sie hatten schon in der zweiten, dritten, vierten Generation sich diese Fabrikdisziplin, das ist ja nicht einfach eine reine Sachgesetzlichkeit, die einfach nur was zu tun hätte mit Naturnotwendigkeiten von technischen Abläufen, sondern in diese technischen Abläufe ist ja natürlich schon selber in das stofflich-technische Aggregat, in die Anordnung, in die Organisationsform dieser Fabriken ist natürlich der kapitalistische Verwertungsprozess, die Zumutungsverhältnisse, die das soziale Problem mit sozusagen eingebunden, das ist inhärent, nicht? Das kann man nicht trennen. Und das wussten diese alten Sozialrevolten noch sehr gut, während eben diese bereits, jetzt noch ein bösartiger Ausdruck, verhausschweinte Arbeiterklasse sozusagen das nicht mehr wusste. Da war das schon bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht. Und wenn man noch dazu nimmt, die ideologische Abkunft aus dem Liberalismus, dann kann man sagen, ja, die haben ganz schön einiges sozusagen von der bürgerlichen, von der kapitalistischen Gesellschaft selber schon im Kopf gehabt. Das heißt, eine grundsätzliche Kritik und Überwindung dieses Systems war eigentlich schon gar nicht mehr vorstellbar. Der Hintergrund der kurzen Kritik, der im Schwarzbuch nur implizit auftaucht, ist die, wie Kurz ihn nennt, dunkle Marx. Der sagt, Geld und Staat, das sind die beiden Seiten einer entfremdeten, abstrakten Allgemeinheit. Und erst der Kapitalismus bringt diese beiden Formen abstrakter Allgemeinheit sozusagen zu einem flächendeckenden System zusammen, das die Menschen unter die Knute dieser Arbeitsmärkte nimmt. Der Staat ist nichts anderes als die Menschenverwaltung im Namen dieses verselbstständigten Prozesses der Wertverwertung, der Verwertung des Geldes. Und das, was darüber hinaus führt, die Emanzipation, das kann eigentlich nur sein, die Zurücknahme des Staates in die Gesellschaft, in die Selbstorganisation der Menschen, statt eben in die Form verwaltet zu werden, und die Zurücknahme der abstrakten Allgemeinheit des Geldes in die Gesellschaft, indem die Produktivkräfte und Produktionsmittel durch eben diese eine Selbstverwaltung der Gesellschaft organisiert werden. Nicht mehr durch die Dazwischenkunft von Wert und Geld einerseits und von Staat andererseits. Das ist der radikale Marx, der auch immer wieder aufblitzt in der Kritik des Gotha-Programms und anderen Schriften. Und mit dem die Arbeit der Kritiker des modernen Fetischismus, was sagt, das ist im Grunde genommen ein System, das auf der Bewusstlosigkeit aller Beteiligten beruht. Dieser Marx, das war der dunkle, mit dem die Arbeiterbewegung relativ wenig anfangen konnte und den sie erstmal wegschieben musste. Da hat man dann eben alle möglichen Entschuldigungen gehabt. Entweder, dass das zwar richtig sei, nicht? Noch die Sozialdemokratie im übrigens Erfurter Programm, nicht? Steht noch klipp und klar drin, ja, Aufhebung des Werts, der auf dem Wert beruhenden Ökonomie, und Aufhebung des Staates. Nicht? Aber im Grunde für eine ferne Zukunft. Der Kautsky hat in seinen Erläuterungen, der Chefideologe, der marxistische Chefideologe der Sozialdemokratie, in seinen Erläuterungen dann genau das Gegenteil eigentlich erläutert, nämlich eben wie der Zukunftsstaat oder Arbeiterstaat erstmal die Produktionsmittel in die Regie eines gewissermaßen eines staatlichen Generalunternehmers nehmen müsse. Man hat das Ganze eigentlich sehr verkürzt, bloß soziologisch verstanden. Es müssen unsere Leute an der Macht sein. Nicht? Wenn es nur eine Arbeiterpartei ist, die das Ganze organisiert, dann läuft es schon bestens. Während die Form, die fetischistische Form selber, ja, die allen Beteiligten ein Reproduktionsprozess diktiert, mit all den Friktionen, Widersprüchen und Verrücktheiten dieses modernen warenproduzierenden Systems, das blieb im Grunde außer Betracht. Man hat sich also gewissermaßen in einer Hülle bewegt, in dem, was mit anderen Bezügen der Max Weber später das eiserne Gehäuse der Hörigkeit genannt hat. Das System kapitalistischer Kategorien, das in sich zusammenhängt, Wert, Ware, Geld, Markt, Staat, Nation, Demokratie. Und dieses kategoriale System, übrigens schon im 18. Jahrhundert von den Begründern der Volkswirtschaftslehre als eine Art Maschine, als eine Art Weltmaschine des Kapitals. Die berühmte unsichtbare Hand der Märkte ist von Adam Smith mit dieser Maschinenmetapher auch belegt worden. Eine Gesellschaftsmaschine, die ähnlich funktionieren sollte in hier auf der Erde, in der menschlichen Gesellschaft, wie das physikalische Weltall Newtons als eben diese physikalische Weltmaschine. Ein mechanistisches Weltbild, in der Physik inzwischen längst als verkürzt und überwunden, in der Ökonomie dagegen vollkommen unüberwunden, heute härter vertreten denn je. Und Sozialismus hieß dann eigentlich nur ein Adjektiv. Das Adjektiv sozialistisch an dieses Kategoriensystem des Kapitals anzuhängen. Nicht? Sozialistischer Wert, sozialistische Arbeit, abstrakte Arbeit, sogar Staatsdoktrin der DDR, bei Marx ganz eindeutig kritisch und negativ verstanden. Sozialistischer Staat, sozialistische Demokratie, sozialistische Nation, ich brauche es nicht runterzubeten. Nicht? Und speziell die Orientierung an der Nation in Deutschland sogar an der nationalen Einigung als angeblicher Fortschritt, war im Grunde mit die schlimmste Fußfessel für diese Arbeiterbewegung, die sie an die bürgerliche Welt gefesselt hat. Im bürgerlichen Verständnis stehen sich Markt-, Staats- und Sozialismusideologien unversöhnlich gegeneinander. Kurz beschreibt nun nicht nur diese Konflikte, sondern legt deren gemeinsame Basis offen. Man könnte dann insofern auch sagen, das, was die Konflikte der Vergangenheit ausgemacht hat, vom verblichenen Systemkonflikt Ost-West bis weit zurück ins 18., 17. Jahrhundert, das waren eigentlich Binnenkonflikte dieses warenproduzierenden Fetischsystems in seinem historischen Aufstiegsprozess. Gewissermaßen der Konflikt zwischen Absolutismus und Liberalismus, eine Art Familienzwist in der Konstitutionsgeschichte des Kapitalismus, gewissermaßen der Liberalismus aus dem Haupt des Absolutismus entsprungen und eine Art Vatermord betreibend, weil eben der Absolutismus, diese absolutistischen Regimes, die wichtig waren für den Take-off, für die Anschubgeschichte des modernen Kapitalismus im 18. Jahrhundert angefangen haben, obsolet zu werden. Ein Hindernis für die weitere Durchkapitalisierung der Welt geworden ist, sind und da eben dann der Liberalismus, der Wirtschaftsliberalismus als neue Ideologie, als bürgerliche Ideologie des 19. Jahrhunderts einsprang. Und dann eigentlich ein fast analoger Vorgang, der Sozialismus aus dem Haupt des Liberalismus entsprungen, auch eine Art Vatermord in der Familie, nicht? Zumindest der Staatssozialismus, der Sozialismus, der bloß adjektivisch sich bezogen hat auf die kapitalistischen Kategorien, der dann eben auch sehr leicht im Westen nichts weiter sein konnte als diese immanente Bewegung in der Hülle der Kapitalform, der Wertform, die zwar eben gewisse Verbesserungen erkämpft hat, aber eben immer auf dem Boden dieses Systems, also darüber konnte diese Bewegung gar nicht hinausgehen und damit aber gleichzeitig sozusagen, wenn man das Ganze als maschinelles Gesellschaftsuhrwerk versteht, dann war eigentlich dieser systemimmanente Klassenkampf, dieser Kampf der Arbeiterbewegung für immanente Verbesserungen gewissermaßen die Unruhe dieses Uhrwerks, nicht? Das, was den Entwicklungsprozess neben der Konkurrenz zwischen den Nationalökonomien und Einzelkapitalien eben, was den Entwicklungsprozess dieses Systems, dieses modernen Kapitalismus erst so richtig die Anstöße gegeben hat. Also selber ein Motor dieser kapitalistischen Entwicklung. Eben durchaus mit dem berechtigten Moment und mit dem Moment, dass ja auch, solange das im Aufstieg sich befand, dieses System, auch gewisse Erfolge, wenn auch sehr im Nachhinein betrachtet, sehr beschränkte und kleine Erfolge, aber immerhin gewisse Verbesserungen, Lohn, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzung und so weiter gebracht hat. Wobei man aber immer sagen muss, die schlimmen Zeiten, das war nicht etwa der Vorkapitalismus, sondern das war der Frühkapitalismus. Nicht? Also die überlangen Arbeitszeiten, die reichen nicht bis in die Steinzeit zurück, nicht? Sondern das ist ein genuines Produkt des Kapitalismus selber. Und wo das in wenigen Zentren überhaupt ein bisschen gemildert worden ist, dann heute wird es ja schon wieder zurückgenommen, jetzt wird ja schon wieder die 40-Stunden-Woche gefordert, wo das also ein bisschen gemildert worden ist, da war das nur die Milderung der Katastrophen, der sozialen Katastrophen, die die Marktwirtschaft selber angerichtet hat. Marktwirtschaft alias Kapitalismus. Nachdem Kurz richtig festgestellt hat, dass die größte antikapitalistische Bewegung, namentlich die Arbeiterbewegung, von ihren kategorialen Bezügen her gar nicht über das System hinausweisen konnte und sie letztlich rückwärts betrachtet als Motor kapitalistischer Vergesellschaftung verstanden werden muss, stellt sich natürlich die Frage der reellen Möglichkeit von Emanzipation. Kurz entwickelt im Schwarzbuch in zugegebenermaßen recht populärer Form den krisentheoretischen Ansatz der Krisisgruppe, der sich prinzipiell querstellt zu unter anderem auch linken Vorstellungen, die innerhalb des warenproduzierenden Systems emanzipatorische Entwicklungspotenziale auszumachen glauben. Das System der Verwertung des Wertes hat nach Kurz sein Endstadium erreicht und kann an sich selber nur noch zugrunde gehen. Kurz beschreibt die dem Kapital innewohnende Logik wie folgt. Und was ist der Motor dieser Katastrophe? Es ist eigentlich auch eine sehr simple Angelegenheit, auch seit langem bekannt, nur glaubt man sozusagen nicht mehr daran. Es ist der innere logische Selbstwiderspruch des Kapitalismus auf der einen Seite auf der Vernutzung abstrakt menschlicher Arbeitskraft zu beruhen, auf der Verwandlung von gesellschaftlicher, menschlicher Energie in Geld als ein Prozess, der ad infinitum angelegt ist, der auf sich selbst rückgekoppelt ist, der im Grunde genommen ein Selbstzweck ist. Die Bedürfnisse hängen da bloß sekundär dran. Die Bedürfnisbefriedigung, das ist keineswegs der Zweck der ganzen Veranstaltung, sondern der Zweck, eben ein Selbstzweck, ist die Verwertung des Werts, aus Geld mehr Geld machen, dessen sozusagen flüssige Form eben die abstrakte Arbeit in betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen ist. Und dieser Selbstzweck, der wird konterkariert dadurch, dass genau die Konkurrenzvermittlung, die Konkurrenz auf allen Ebenen über den Weltmarkt, über die Binnenmärkte, diese Konkurrenz eben zu jener berühmten Produktivkraftentwicklung zwingt, deren Wesen darin besteht, menschliche Arbeitskraft überflüssig zu machen, sie zu ersetzen durch, wie Marx gesagt hat, wissenschaftlich-technische Agenzien. Also im Grunde genommen letztlich die ewige Naturnotwendigkeit der Arbeit in diesem abstrakten Sinn, in diesen betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen ad absurdum zu führen. Wie hat sich nun die Logik der Selbstvermehrung des Kapitals historisch dargestellt? Dazu kurz. Ich habe es jetzt untersucht an der Geschichte der drei industriellen Revolutionen. Auf allen Stufen hat das zu nicht bloß konjunkturellen Krisen und kleinen Einbrüchen, sondern zu großen Transformationskatastrophen geführt. Das war erstmal die Katastrophe der ersten industriellen Revolution, wo über Jahrzehnte hinweg erstmal durch die gesteigerte Produktivkraft nicht etwa das Leben der Menschen verbessert worden ist, sondern erstmal eben durch diese blinde Marktvermittlung die handwerklichen Produzenten reihenweise ruiniert worden sind. Und sie konnten so schnell nicht aus ihrem handwerklichen Dasein als unabhängige Produzenten absorbiert werden in das erst langsam sich entwickelnde Fabriksystem. Das heißt, es gab eine ungeheure, heute eigentlich bis weitgehend noch unausgeleuchtete oder stets beschönigte Transformationskatastrophe der ersten industriellen Revolution in der gesamten ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Massentod, Massensterben und eben Massenverarmung kaum vorstellbaren Ausmaßes. Dann setzte das ein, was im Grunde die sogenannte Angebotstheorie, also ein bestimmter Strang eben der Hardcore-Liberalen in der Volkswirtschaftslehre, als Kompensationsmechanismus beschreibt. Und es hat im 19. Jahrhundert dann nach ungeheuren Qualen und Katastrophen und Übergangsverbrechen, müsste man fast sagen, tatsächlich zu einer relativen Stabilisierung geführt. Worin besteht dieser Kompensationsmechanismus? Er bestand schlicht darin, und bestand eigentlich über ein Jahrhundert hinweg immer wieder darin, dass zwar Arbeitskraft überflüssig gemacht worden ist durch Anwendung technologischer Mittel, gleichzeitig aber durch die Verbilligung, nicht, das ist Angebot, nicht, das Angebot wird verbilligt, durch die Verbilligung der Produkte neue zusätzliche Märkte erschlossen werden konnten, nach einer gewissen Inkubationsphase, nämlich eben Leute, die sich vorher das Zeug nicht kaufen konnten oder die es nur, das ist sehr doppelbödig, in der handwerklich produzierten Form gekauft haben. Da hat es halt zum Beispiel länger gehalten, da hat man sich halt einmal im Leben Möbel gekauft und nicht alle zwei Jahre oder so. Auf jeden Fall, wo entweder neue Käuferschlichten erschlossen worden sind oder eben die Frequenz, die Marktfrequenz sozusagen erhöht werden konnte. Nicht? Man hat also dann das Zeug schneller verbraucht und sich wieder neu anschaffen können. Das ist das, was sogar der Marx dann als mit Abstrichen ja zivilisatorische Mission des Kapitals, nämlich ich würde es heute nicht mehr so nennen, weil genauer betrachtet, bei Lichte besehen, war das alles nicht so berühmt, wenn man sich die Lebensverhältnisse bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein anschaut. Aber jedenfalls, es hat gereicht, um sozusagen über diese Erweiterung der Märkte durch billigeres Angebot sogar absolut gesehen mehr Arbeitskraft zu reabsorbieren, als durch die Anwendung von Technologie und Wissenschaft erstmal überflüssig gemacht worden ist. Also das System sozusagen nochmal auf Touren gebracht, ohne dass der logische Selbstwiderspruch verschwunden wäre. Dann Geschichte der zweiten industriellen Revolution, Fordismus, nicht? Automobilproduktion, Fließband, nur ein paar Stichworte, mehr kann ich jetzt hier nicht sagen, ich habe es hier ziemlich ausführlich dargestellt. Auch da gab es eine große Transformationskatastrophe, abgesehen von den beiden Weltkriegen, die im Grunde genommen dieser zweiten industriellen Revolution erstmal den Weg freigeschossen haben, buchstäblich unter ungeheuren Menschenopfern, sondern eben auch ökonomisch gesehen in Gestalt der Weltwirtschaftskrise von 29 bis 33, wo es wirklich so schien, als könnte der Kapitalismus diese Produktivkräfte der zweiten industriellen Revolution nicht mehr in seinen Formzusammenhang, in seine ökonomischen Formen integrieren. Nicht? Da hat man ihm schon das Totenglöckchen geläutet und dann eben, und das ist vielleicht das, worauf das Bewusstsein heute noch fixiert ist, obwohl es eigentlich schon längst wieder vorbei ist, das berühmte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, wo im Grunde genommen auch nur für einige wenige Kernländer ein wirkliches Wunder, ein scheinbares Wunder stattgefunden hat. Ich habe es dann hier auch noch ein bisschen madig gemacht, weil wenn man es genau betrachtet, ist es so golden nicht in jeder Hinsicht, wie es im Nachhinein immer dargestellt wird. Und vor allem war auch der Ludwig Erhard nicht der Wunderprofessor, das war eigentlich eher ein ökonomischer Tölpel, der sozusagen einen Lottotreffer gezogen hat. Durch eine objektive Entwicklung, für die er nichts konnte, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal dieser Kompensationsmechanismus wirksam geworden, indem zum Beispiel allein in der alten Bundesrepublik über die Expansion vor allem der Automobilmärkte, nicht, diese zusätzlichen Märkte, die diesen auch selber schon kapitalistischen Fetischgegenstand, Automobil, Individualverkehr und so weiter, was ja alles einen ganzen Rattenschwanz noch auch von kulturellem dranhängen hat. Nicht? Also indem man zum Beispiel eben überhaupt so wenig Zeit hat, die einem von dieser kapitalistischen Weltmaschine aus dem Leib gesaugt wird, nicht? Dass man eben praktisch individuell mobil sein muss, ne? Um überhaupt einigermaßen anständig leben zu können. Also das sind ja alles Bedingungen, die immer gar nicht mitgedacht werden, warum das alles überhaupt so ist und warum dieser zerstörerische Individualverkehr, der ja schon fast schon an sich selber erstickt, überhaupt auf den Weg gebracht worden ist. Aber ökonomisch gesehen war es nochmal für kurze Zeit, für im Grunde genommen vielleicht noch nicht mal zwei Jahrzehnte, die Wiederholung dieses Kompensationsmechanismus. Nicht? Expansion der Märkte, Automobil, Haushaltselektronik und so weiter, weiße Ware, die Haushaltsgegenstände etc., die dann auch es noch ermöglicht haben, dass auch die Frauen noch in den kapitalistischen Produktionsprozess im großen Maßstab eingesaugt werden konnten. Das hat allein in der alten Bundesrepublik 8 bis 10 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze gebracht. Und man hat gedacht, ja, jetzt geht es immer so weiter. Nicht? Und es ist nicht so weitergegangen. Es kam die dritte industrielle Revolution. Und da behaupte ich jetzt, da ist es jetzt wirklich am Ende. Und zwar, da wird jetzt endgültig dieser logische Selbstwiderspruch in einer Art und Weise abgerufen, dass er nicht mehr kompensiert werden kann. Denn die dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik hat erstmals eine derart umfassende, flächendeckende, auf alles und jedes anwendbare Rationalisierungs- und Automatisierungstechnologie hervorgebracht, dass dieser Kompensationsmechanismus, dass die Märkte mögen sich noch so sehr ausdehnen, sie dehnen sich immer langsamer aus, als dieser Rationalisierungsprozess über die Mikroelektronik läuft. Und das ist nicht nur so, dass er allein in der Weise läuft, dass nun direkt automatisiert wird. Das kann man in der Automobilindustrie sehen, was da wie viele Millionen Arbeitsplätze da allein in Europa wegautomatisiert worden sind, sondern das läuft auch auf der organisatorischen Ebene, nicht? Durch mikroelektronisch unterlegte Kommunikationsmittel aller Art ist es möglich, vom Planungsprozess, von der Konstruktion bis zum Marketing, quer durch alle Ebenen der kapitalistischen Reproduktion ganze Elemente, ganze Segmente wegfallen zu lassen, sie überflüssig zu machen, sie organisatorisch auszuhebeln bis ins Management rein. Und zum anderen, und das ist der dritte Effekt, außer organisatorischer und technologischer Rationalisierung und Automatisierung, es gibt jede Menge Unternehmen auf der Welt, die diese mikroelektronische Aufrüstung ihres technologischen Apparats nicht mehr mithalten können, die schlicht den Kapitaleinsatz dafür nicht mehr bezahlen können. Und was passiert mit denen? Das war ja im Grunde auch schon der Effekt, den da den Staatssozialismus und große Teile der Dritten Welt in den 80er Jahren ereilt hat, nämlich sie werden dann weggefegt vom Weltmarkt. Nicht? Ihre eigenen Erlöse, die sinken rapide und die Kapitalgüter, die sie einkaufen müssen, die sie nicht selber herstellen können, die steigen rapide im Preis. Da geht die Schere auseinander, daran ist Jugoslawien zugrunde gegangen, daran geht Afrika zugrunde, daran gehen große Teile Lateinamerikas zugrunde und eben auch große Teile Asiens und eben dieser ganze Staatssozialismus ist damit dran zugrunde gegangen. Die von Kurz beschriebene Zwangsläufigkeit, mit der das Kapital unbewusst seiner eigenen Vernichtung entgegenschreitet, ist für ihn jedoch nicht an einen Automatismus von Emanzipation geknüpft. Geht es ihm doch gerade darum, dass eine gesellschaftliche Emanzipationsbewegung sich gegen sowas wie eine automatische, maschinelle Vergesellschaftung, wie sie die bürgerliche darstellt, wenden müsste. Die ist aber weit und breit nicht erkennbar, was wenig verwundert, vergegenwärtigt man sich der Internalisierungsgeschichte des Kapitalismus. Mit dem positiven Fatalismus endet denn auch Kurz, wenn sinngemäß sein Resümee ist, Emanzipation ist nur eine Möglichkeit, die Barbarei ist uns sicher.